Muchachos! Ich bin auch da. Ich muss jedes Mal so lachen, wenn du das mal machst. So, das ist echt krank. Ja, ne? Und jetzt kommt ja auch für mich so überraschend. Wieso klingt das eigentlich nicht so laut in meinen Kopfhörern, wenn du schreist? Weil theoretisch müsste es doch genauso laut ankommen, oder nicht? Ich weiß nicht, an sich schon. Jetzt bin ich aber auch übertrieben. Also ich weiß nicht wieso, ich bin richtig krass diesmal ans Mikro gegangen. Ich hoffe, das übersteuert jetzt nicht so hart, aber selbst wenn ja, nee. Dann halt auch scheißen wir drauf. Ja. Ich weiß nicht, eigentlich müsste das gleich laut bei dir sein, aber vielleicht ist das Mikrofon auch empfindlicher als das. Ja, das denke ich auch, dass das Mikrofon empfindlicher als das von Apple ist. Ja. Deshalb, ich habe gerade Kuchen gebacken und meine ganze Wohnung riecht nach Kuchen, das ist so krank. Voll geil. Ja, mega, aber ich konnte den bis jetzt noch nicht probieren, weil ich ja jetzt den Podcast aufnehmen muss. Ja, oh, Hausaufgaben sind so blöd. Bananenkuchen. Noch nie gegessen. Noch nie? Ey, muss ich dir mal mitbringen. Ja. Der ist echt lecker. Und jetzt hab da so sogar so Schokoladenstückchen reingemacht. Boah, das ist immer eine geile Mischung. Schokolade und Banane ist immer richtig geil. Ich mega, hatte mal ne? so ein. Bei Edeka gab es mal so ein Bananenschokoladeneis. Ich war richtig süchtig danach. Das war so geil, echt? Ne? Das war so, halt wie so Ben & Jerry's mäßig in so einer Packung, halt also so eine hohe Packung. Ja. Und war halt von der Eigenmarke Edeka einfach so. Und irgendwann aha. haben die das aus dem Sortiment genommen. Und ich traue dem Eis immer noch richtig nach, ey. Das ich war so nirgendwo? Süchtig danach. Nee, das gibt's nicht mehr. Die haben immer noch diese Eissorten von Edeka halt, aber es sind halt andere Sorten, so die sie da haben. Das ist nicht mehr dieses Bananen. Oder nee, es waren Banane-Cookies. Das war boah, richtig geil. Das klingt richtig geil. Vor allem, das hat so richtig. Weißt du, magst du diesen künstlichen Bananengeschmack? Nee. Ich finde den voll geil. Also auch so von so Bananenjoghurt oder sowas, das schmeckt ja nicht so, wie eine richtige Banane schmeckt. Ach so, meinst du das? Ja, ja. Okay. Also dieser von Müller, dieser Joghurt-Dings. Beispielsweise, ja. Ja, oh so, ja, das ist lecker. Das schmeckt ja nicht so, wie Banane wirklich schmeckt. So. Und so aber war ist das dann Eis nicht auch. Eigentlich so Bananasplit, was du da so beschreibst? Also so und Cookies? Keine Ahnung, ich habe noch nie Bananen. Ist bei Bananasplit nicht auch noch irgendwas mit Alkoholisches irgendwie dabei? Wie Eierlikör ich glaube, das oder ist sowas? Einfach nur Schokolade, nee. Keine Ahnung. Ich mag Ja. Alkohol in Essen überhaupt nicht. Also ich mag keine Weinsauce, also nicht besonders Weinsauce. Ich mag nicht so Aber schmeckt man Eierlikör den oder Wein sowas. raus? Nee, also ich mag es nicht, weil es irgendwie, weil es man rausschmeckt, sondern ich mag an sich keine Weinsauce so. Ach so, habe ich noch nie probiert, würde ich mal voll gerne machen. Echt nicht? Nee. Sonst gab es das früher immer so Weihnachten und so zu braten und solche Geschichten. Ja, ey, frag mich nicht. Meine Oma bleibt fest bei ihrem Würstchen und Kartoffelsalat-Gedöns, ja. Oh, richtig schlimm. Ja, richtig schlimm. Ich kann mir das echt nicht geben. Ah. Ich denke mir so, ey, man hat nur ein Leben und dann muss man sich das antun. Ich finde es auch nicht so prickelnd, aber was soll ich sagen? Ah. Naja. Ich habe mal eine ganz kurze Ankündigung zu machen. Und was? Zwar. Du bringst so eine eigene CD raus. Nee, ist unspektakulär. Ich werde Ende. Aufhören. Nee, ich werde Ende dieser Woche oder Ende nächster Woche wahrscheinlich so eine Instagram-Seite für meine Arbeit erstellen. Das heißt, für mich halt so ein Arbeitsprofil auf Instagram. Ich werde das auch wahrscheinlich bei Facebook machen. Aha. Einfach, um digitaler aufgestellt zu sein. Und ich habe jetzt die Bitte an die Zuhörer, dass die mir da nicht öfter die Nerven gehen mit irgendwelchen komischen Kommentaren oder so, weil das muss halt schon ein bisschen professioneller wirken. Das ach heißt, so. also ich werde da sowieso alles rauslöschen, was da unangebracht ist praktisch. Mein Nachname wird dementsprechend auch geleakt. Was? Aber nur mal oh, so als Elias, kleine das ist doch immer Ankündigung. unser Gag. Ja, wir werden trotzdem weitermachen. Wir tun einfach so, als wäre es nicht passiert. Ja, Aber nur, dass ich das kann mal nicht so kurz, tun. nur, dass das mal kurz angesprochen ist. Und ich werde auch alle, die dazu penetrant mit irgendwas nerven, werde ich da auch blockieren. So, also für die, die sich dann witzig halten und da irgendwas mit Das heißt, ich Laser werde auch runterschreiben blockiert? oder Testosteron, ja, wenn du das machst, wirst du da auch Oha. War es dein Ernst? Hm. Nein, Ich das ist dachte. unfair. Ich habe, wer ist das? Immunität. Ich achte bei meiner Arbeit schon sehr auf meine Professionalität. Aber hä, warum gehst du dann zu einem Kunden hin und sagst du, ja, folgt mir auf Instagram oder was? Nö, es geht einfach darum, dass man digitaler ansprechbar ist, weil es jetzt, wo das Ah, so okay. ist, dass man halt weniger persönlichen Kontakt hat, muss man halt praktisch, oder ist es halt gut, wenn man auf verschiedenen Ebenen erreichbar ist und Und halt können die auch nicht per Mail schreiben? doch, aber einfach schneller erreichbar ist, weißt du, auch wenn man, Ah, okay. also deswegen werde ich mir wahrscheinlich, ich habe ja seit Monaten kein Facebook mehr, das werde ich wahrscheinlich wieder reaktivieren und darüber dann eine Facebook-Seite erstellen und so weiter. Weil im Ach, Moment muss krass. ich halt schon gucken, dass ich praktisch ein bisschen besser aufgestellt bin, kontakttechnisch, weil es halt persönlich nicht mehr geht und dann muss man gucken, dass man das Beste draus macht. Also nur mal das Nicht als kleine schlecht. Ankündigung. Genau. Jetzt können wir Krass. über. Und wirst du das in deine Story posten? So, hey, Ja. ihr erreicht mich jetzt auch hier. Echt? Ja, klar. Stark. Ey, dein neues Bild ist fresh. Danke, danke. Ich Du hältst das ja sag. richtig durch mit jedem Monat Ja, posten. aber das war auch echt knapp diesen Monat wieder, ne? Wir haben jetzt 25. Ja. Ach, Du übrigens, liebst das Risiko. Polly mit Saschka Time hatte gestern Geburtstag. Alles Gute nachträglich Oh, nochmal alles Gute im nachträglich. Podcast. Hier könnt ihr auch mal alles schreiben. Ja, schreibt ihr doch Dafür. mal. Das ist doch so viel, wie sie uns gibt, können wir doch mal was zurückgeben. Genau. Oh, warte mal. Es ist so, es ist Samstagabend und es wird doch erst am Dienstag Ja, rauskommen, ja so. und? Also man kann immer noch ein paar Tage später, also 2 Wochen später wäre dann schon zu spät, Zwei aber so. Monate später. So ein paar Tage später kann man hier noch So, schreiben. hey, sorry, alles Gute nachträglich. Ja. Ist ja schon mal passiert, dass du einen Geburtstag richtig, richtig spät erst gemerkt hast? So von engeren Personen aber meine ich. Ich glaube nicht, nee. Oh, ja, mir auch nicht. Das ist bei mir mal passiert. Ja, ich weiß. War das nicht irgendwie so 3 Wochen später? Echt? Ich habe irgendwie im Kopf, das war 1, 2 Tage später. Nee, das war richtig lange dann danach. Richtig, das war mir richtig unangenehm. Weil Tja. ich wusste, an dem Tag haben wir auch geschrieben und ich war so, hä, fuck. Wieso erinnert man dann eigentlich? Aber ja, weil es so komisch kommt. So, ich habe Geburtstag. Gratuliere Nee, mir. würde ich niemals tun, sowas. Würde ich auch nicht tun. Das ist so, das ist richtig ADS. Ah. Das ist richtig unangenehm, ist das. Das ist richtig. Dafür muss es auch einen Begriff geben. Wen Wer gibt's ist denn denn nervig? Das ist ein richtiger. haben wir nicht für nervig sowieso Marcel? Ja, aber so frauentechnisch meine ich. Nancy. Ja, Nancy. Ja, aber. Ja, okay. Und Katja. Nee, Nadja und so haben wir, ne? Wir hatten Nancy und wir. Oh, Hannah. Hannah war auch richtig Oh, nervig. Hannah, stimmt. Oh, Hannah. Ey, wenn ich das schon wieder höre, ich könnte mich so aufregen über. Oh, Hannah, das macht mich so aggressiv. Oh, richtig furchtbar ist das. Ja, wie schon vorhin angeschnitten, es ist Samstagabend, wir haben nichts zu tun. Es ist einfach so, ich bin den nächsten Tag ein wenig beschäftigt und deswegen dachte ich mir so, oh, okay, ich ziehe das einfach mal vor. Und Elias, können wir mal bitte kurz über die Maskenpflicht reden? Hast du da Lust Können wir drauf? machen. Was ist denn deine Meinung dazu? Und jetzt musst du dir vorstellen, dass ich so ein imaginäres Mikro da hinhalte. Also ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ich denke, also ich finde Für es, hässliche Leute ist das praktisch. ja, auf jeden Fall. Vor allem auch für die hässlichen Leute angucken müssen, ist es praktisch. Das Also stimmt. noch viel praktischer als für die hässlichen Leute an sich. Wirklich, also es ist Hammer. Und also ich denke immer, also ich finde es gut, dass die Läden wieder langsam geöffnet werden und so weiter. Und so ein bisschen Schutz finde ich da schon gut, obwohl das natürlich auch nicht so viel bringt. Das ist ja nur dafür, dass man die anderen nicht anspuckt. Für dann selber bringt das ja nichts. Ja. Aber ich finde es schon sehr komisch. Also ich war halt in den letzten Wochen, ich glaube, dreimal im Super, also so einkaufen. Und Echt? ich, Du gehst nur so selten einkaufen? ja, also ich hatte halt schon ein bisschen was geholt. Und sonst. Also meine Mutter und mein Bruder wohnen ja, Ach wir wohnen so. ja alle auf einem Fleck und da geht immer einer von uns und holt dann für alle praktisch. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich nur dreimal einkaufen war. Ich war jetzt heute das letzte Mal, also heute nochmal. Und ich finde, das ist schon so eine richtig merkwürdige Situation, wenn man so die Leute mit Mundschutz da durch die Gänge laufen sieht. So, das ist irgendwie, also für mich noch sehr surreal. Irgendwie, vielleicht für andere, die regelmäßiger einkaufen, haben sich schon daran gewöhnt, aber ich finde das immer noch sehr merkwürdig, das zu sehen irgendwie. Ich weiß nicht, das ist, also ich habe mich da noch nicht dran gewöhnt, dass es so ist, auch wenn das jetzt mittlerweile schon seit 4 Wochen oder sowas so geht. Ja. Also ich bin da schon sehr, sehr sauer auf die Menschen. Also nee, nicht auf die Menschen, sondern so auf die Regierung, weil ich guck mal, wenn man sich das auch alleine schon anguckt, so du brauchst nur zu googeln und dir wird direkt das erste Ergebnis ausspucken, dass die Maske dir genau gar nichts bringt, ne? Hast ja auch gesagt. Sie bringt dir nichts. Es holt vielleicht höchstens Atemnot hervor. Und da frage ich mich doch so, wie kann man denn so leichtsinnig als Volk da an die Sache rangehen und sich sowas vorschreiben lassen? So, Also was soll das denn? ich habe mich damit jetzt nicht großartig beschäftigt, ich habe es einfach so hingenommen, dass es so ist, weil ich halt wirklich ganz selten einkaufe. Wir haben jetzt bei uns im Büro das auch so gemacht, dass die Leute nur mit Maske reinkommen Hm, dürfen. Das ja. heißt, wir müssen keine, also damit wir keine Masken tragen müssen, sozusagen. Ja. Und Ja, ich finde das auch nicht schlimm, wenn man jetzt so in engen Räumen und so da eine ja, Maske. Also, wenn das vom, aber, also also, von selber aus, von dem Betrieb und ja. so gesagt wird, so, hey, das ist besser, weil sonst müssen wir dicht machen und so, da kann Ja. ich das verstehen. Aber wenn dem ganzen Volk, ganzen BRD vorgeschrieben wird, dass ihr Masken tragen sollt, so, da frage ich mich so, was soll denn noch kommen? Was wollen die denn noch Ja, vorschreiben? So, aber guck ich, mal, so also. hat das mit dem Judenstern auch angefangen. Ja, doch! Ich Sie, finde, guck mal, das kommt dann. nur ein ausgewähltes Volk sollte Masken tragen. Irgendwie nur Kanaken oder so sollten mit Masken rumlaufen. Genau. Nee, aber ich, also ich habe mal, ich weiß nicht, es ist schon ein bisschen her, dass ich das gehört habe, aber ich habe mal gehört, irgendwie diese Masken sollen irgendwie 30, zu 30% weniger Spucke oder so Tröpfchen durchlassen oder so. Ja, Das und das ist, ist glaube so, ich, und die das wirkt Funktion, halt dass man nur. so Ach so. 30% weniger gespuckt werden soll oder dass es halt 30% weniger austreten soll. Ich habe mich aber ehrlicherweise gar nicht damit beschäftigt, großartig, was das jetzt bringen soll oder was nicht bringen soll. Ich finde es halt einfach gut, dass es ein bisschen geöffnet wird, weil es muss irgendwas passieren. Es kann nicht einfach so weitergehen. Und es ist auch irgendwie klar, dass man irgendwas machen muss, um irgendwie minimal irgendeinen Schutz aufzubauen. Also diese ganzen Abstandhalter und Kleber auf dem Boden und so weiter ist natürlich schon mal ein Anfang so, aber weiß nicht, also ich finde das jetzt nicht so sehr einschränkend, dass man da mit Mundschutz rumrennen muss. Ja, es geht ja auch nicht darum, dass ich es schlimm finde, eine Maske zu tragen, sondern es geht einfach darum, dass die Leute das so bedingungslos hinnehmen. Ja. Stell mal vor, dann wird irgendwann gesagt, so ja, und diese Gruppe an Menschen, die wird jetzt erstmal weggesperrt, weil die sind besonders, die verstreuen besonders viele Bazillen. Und dann geht das los mit den Juden. Ich sag es dir, das ist doch nicht normal. Ich gucke auf die Straße und ich denke so, wie können die Leute das so hinnehmen? Das Ding hält vielleicht 20 Minuten, das war's. Und glaubst du, die Leute kaufen hier jeden Tag eine neue Maske? Wird die Maske überhaupt gestellt? Ist die umsonst? Ich will die mir nicht kaufen. Wenn schon die Also, Regierung vorschreibt, einem die Maske sich aufzusetzen, dann sollen die es umsonst rausgeben. ja, also bei dem Rewe neben meinem Büro Ja? werden die irgendwie, glaube ich, für 7 € oder so angeboten. Was? Ja. Ey, das ist doch krass. Sorry, aber wenn das vorgeschrieben ist, dann muss ich auch noch Geld dafür zahlen, obwohl ich es nicht will. Naja, ist bei GEZ auch so. Ja, okay, das ist was anderes. Aber hier, GEZ ist ja nicht Einschränkung der Grundrechte. Finde ich schon. Ja, GZ ist auf jeden Fall eine Einschränkung gegen meinen Willen. okay, das stimmt. Aber ich meine jetzt wirklich bezogen auf die Corona-Situation da. Das ist doch wirklich. Dann schreiben die einem noch vor, was man essen soll. Schreiben die einem noch vor, wann man rausgehen soll. Aber ist das ein Eingriff gegen die Grundrechte, so eine Ja. Maskenpflicht? Also es werden ja allgemein Grundrechte eingeschränkt, weil dir gesagt wird, dass du Versammlungsrecht nur wird genau eingeschränkt. das wird eingeschränkt und allgemein deine Lebensbedingungen werden hart eingeschränkt. Naja, aber Und es gibt ja ganz bestimmte Grundrechte so. Und jetzt, also da wäre ja mal die Frage, welche Grundrechte jetzt explizit dadurch ja, komm, betroffen werden. Also wir können das Versammlungsrecht mal wird nach, halt. wir können das doch mal nachschauen. Ja. Okay? Grundrechte Mensch. Würde des Menschen. Ja, also meine Würde wird schon verletzt, muss ich sagen. Finde ich ehrlich. Bla bla. Okay, warte mal ganz kurz. Ja, ich kenne ihn nicht auswendig. Schande. Okay, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung. Ja, genau. Freie Entfaltung hier am Arsch. Jeder hat das Recht auf Leben. Guck mal, weißt du auch, dass die ganzen Corona-Videos von so Kritikern, ne, wo dann gesagt wird, so, hey, das passt nicht zusammen und das passt nicht zusammen, die werden alle gelöscht von YouTube. So Verschwörungstheoretiker oder was? Ja, aber es muss ja nicht mal Verschwörungstheoretiker sein. Wenn die sagen, wenn die Fakten haben und sagen, das passt nicht zusammen, was hier gesagt wird, dann ist das doch keine Verschwörungstheorie mehr. Dann ist das echt und das wird gelöscht. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Bam. Gefickt. Das ist doch krass. Das ist doch einfach krass. Hier, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Wie, wenn es gelöscht wird? Tja, aber da muss man, also, ja, es wird wahrscheinlich, wird es von der Regierung gelöscht? Ja, ne? Ja, safe. Wo hast du die Artikel gerade? Ich habe sie nämlich gerade nicht gefunden. Von den, ich habe einfach hier beim Bundestag, also bundestag.de. Und einfach Grundrechte. Ja. Ich habe aber, mir hat, hier habe ich es. Mir hat gestern, oder vorgestern, Ja, weißt du, was ich voll komisch finde? Hier steht, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das macht ja gar keinen Sinn. Haben die das dazu gedichtet? Wirkt irgendwie so, ne? Ja, was ist das denn? Das ist, Freiheit der Person ist unverletzlich. Aber wenn man ein Gesetz jetzt hier verordnet, dann ist das in Ordnung. Ah. Was? Das ist ja voll krass. Boah. Ich fühle mich auch ein bisschen wie Verschwörungstheoretiker. Aber mittlerweile ist das sowas von nicht mehr tragbar, was da passiert. Das ist doch krank. Das ist doch wirklich krank. Was wollen die denn noch sagen? Und keiner sagt was dagegen. Ey, das ist doch echt krass. Keiner von den Parteien traut sich was zu sagen. Niemand. Tja. Nicht mal die AfD sagt irgendwas. Und die sagt immer was. So, ja. Nicht mal die haben die Eier, irgendwas zu sagen. Weil Merkel gerade auch voll viel Zuspruch und so bekommt von der gesagt, ja, ach, wenn wir das jetzt durchhalten, dann können wir irgendwann wieder raus. Ja, Digga, wie lange wollt ihr denn drinbleiben? Ja. Oh, ich finde das so schlimm, ehrlich. Ja, aber irgendwas muss man ja machen. Ja, aber was soll. Ja, aber da, indem man die Menschen einschließt? Aber dann wird es doch, 5 Jahre anhalten. Die werden ja nicht eingeschlossen. Doch. Nein, es ist ja, also wir haben ja keine Ausgangssperre, wir haben ja ein Kontaktverbot oder eine Kontaktbeschränkung. Ja, okay, ja. Also wir dürfen theoretisch uns jeden Tag mit 2 Leuten oder 2, 3 Leuten gleichzeitig treffen. Also zu zweit oder zu dritt. So, das ist ja an sich keine Ausgangssperre. Aber die wird vorgeschrieben, wie viele Leute du dich treffen darfst. Das ist normal. Nee, das ist nicht normal, aber das ist nicht normal. An sich kommt man raus so und an sich kommt man ja auch vernünftig unter Menschen und so weiter. Also Indias, du versuchst gerade schön zu reden, aber das ist absolut nicht schön zu reden. Ja, aber man muss ja irgendwas machen, also es kann ja nicht sein, dass, also wenn jetzt alle ganz normal so weiterleben würden und wir haben jetzt, keine Ahnung, 150, 160, 170.000 Infizierte, Dunkelziffer ist nochmal viel mehr. Wenn jetzt auf einmal das richtig losgeht, dann werden die Krankenhäuser einfach so dermaßen überfüllt sein, dass die nicht mehr hinterherkommen. Also man muss schon ein bisschen gucken, dass es nicht zu krass wird, damit die Krankenhäuser in Ruhe... Aber in den Krankenhäusern ist doch nichts los. Ja, deswegen ist es ja auch vernünftig, dass jetzt die Leute, also dass jetzt alles ein bisschen mehr geöffnet wird, damit da mal ein bisschen was passiert, damit das abgearbeitet werden kann sozusagen. Ja, aber Merkel hat gesagt, dass die 2 Wochen abwarten wollen, um dann wieder zu schauen, ob die das wieder einschränken. Und so wie ich das gehört habe, nehmen die Infektionen wieder schlagartig zu. Und meinst du, ich weiß nicht, was sie da sagen wird, ob die uns dann wieder sagt, so, ey, Digga, pass auf, jetzt machen wir wieder alles zu. Hm. Weißt du? Tja, das ist dann die Frage. So, außerdem, so, für mich macht das alles keinen Sinn, was da gerade passiert in der Welt. Was würde für dich denn Sinn machen? Das, für mich macht Corona keinen Sinn, allgemein. Willst du einfach so tun, als ob es das nicht gibt und dann gibt es das auch nicht, oder was? Nein, so will ich das nicht sagen, sondern es ist einfach, es ist einfach irgendwie crazy, was da gerade abläuft. Ich habe das Gefühl, die Leute nehmen einfach alles blind hin und wollen gar nicht über irgendwas nachdenken. Was ist mit der Schweinegrippe? Damals wurden nicht solche Maßnahmen getroffen und da sind viel mehr Leute dran verreckt. Was ist da passiert? Und da wurde genau nichts zugemacht. Haben wir da nicht letztes Mal schon geguckt? Da sind gar nicht mehr dran gestorben. Aber viel mehr dran infiziert. Und da haben die, aber es war ja genauso ein Aufschrei. Ich glaube auch nicht, dass da mehr dran infiziert waren. Hä, aber Schweinegrippe war damals so krass in den Medien. Google Boy! Bin schon dabei. Okay. Boah, so lange ist das her. Marihuana. Leute, um die Zeit zu überbrücken. Hier, Anzahl der Toten 18.036. Ja. Jetzt sind 5.000 gestorben in Deutschland. Ja, aber das ist ja weltweit. Ach so, ist nicht Deutschland? Nee, das ist weltweit. Ja, dafür, dass es weltweit... Kann doch gar nicht sein. So, und in Deutschland... Krass, das kam aus den Vereinigten Staaten. Das wusste ich gar nicht. Alles Schlechte kommt immer daher. Klar. True. Hey, so. Da gibt es auch voll viele gute Filme. Und jetzt haben wir hier weltweit 201.907 Tote durch Corona. Also es ist schon deutlich mehr. Wie viele Infizierte? Wir haben infiziert 2,877 Millionen. Also... Also sprich, 1% davon stirbt. Sind das 1%? Das sind 10%. 1%. Das sind 10%. Okay, 10%. Ah. Ach so, ja, aber da muss ja auch bedenken, dass zum Beispiel, wo war das jetzt? In Belgien? War das Belgien? Weiß ich es gar nicht mehr. Da zählen die Tote allgemein, also ältere Leute und Leute, die in Verkehrsunfällen gestorben sind, einfach mit, ohne dass die Corona hatten. Ja, es werden auch allgemein alle mitgezählt, die mit Corona infiziert sind und sterben. Genau. Das heißt, die sind vielleicht gar nicht an Corona gestorben, sondern an einer anderen Krankheit, haben aber auch Corona und sind als, werden als Corona-Tote gewertet. Das ja, und da frage ich mich so, was ist das denn für eine Zählung? Ja, das ist nicht ganz genau. Aber es ist, schon, genau? es ist schon so, dass da schon mehr dran gestorben sind als an der Schweinegrippe. Ja, aber okay, dann nehme ich einfach diesen Vergleich zurück. Trotzdem... Irgendwie ist das alles nicht schlüssig in meinen Augen. Aber ja, egal. Aber was würdest du denn machen? Du sagst ja die ganze Zeit, dass es alles nicht richtig ist, was gemacht wird, aber was würdest du denn anders machen? Würdest du sagen, das soll alles so weitergehen, also komplett ohne Einschränkung weitergehen oder was? Guck mal, wo ist das in Schweden? Was ist denn da? Da rasten die nicht so aus. Da wird nicht das Grundrecht von Menschen eingeschränkt. Das stimmt wohl. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie hoch die Todesanzahl in Schweden ist. Ich guck gerade mal nach, kleinen Moment. Google Boy! Aber ja, ich heute, kann mir auch vorstellen, dass die Zahlen gar nicht so richtig rausgeben. Schweden? Meinst du ernsthaft Schweden? 18.177 bestätigte Infektionen. Und gestorben sind da. Das ist ja nichts. Nee. Warum sollte denn ausgerechnet Schweden nicht transparent sein? Meinst du, sowas haben die nötig? Ich weiß nicht, ich finde das eh sehr... Da sind Russland, okay. Russland ist nicht transparent. Das ist was anderes. Aber Schweden? Weiß ich nicht. Wie viele sind gestorben? 2.192. Ich meine ja nur so, da passiert nichts, aber hier in ganz Europa tickt man einfach aus. Das ist doch auch nicht der richtige Weg. Und ich meine, wir haben ja genau das Beispiel vor Augen, dass es auch anders geht. Ja, aber das kann man so nicht vergleichen. Also auch, das kann auch was da... Aber wir haben doch auch darüber geredet, in der Grippe. Grippezeit sterben doch auch viel mehr Menschen, da juckt's keinen. Mittlerweile nicht mehr. 30.000, oder nicht? Ja. Siehst du? 20, ich glaube 20 oder 25.000, das war auch eine Hochzeit. Okay, wir haben jetzt aktuell 5.819 in Deutschland, also es geht auch noch. Also Deutschland steht auch extrem gut da noch von den guck mal, Italien hat 26.000, Frankreich hat Ja, 22.000. 26.000, weil bei denen so viele Alte verrecken. Ja, und auch weil die medizinische Lage da anders ist. So, USA hat, nee, ist Kanada, wo ist, USA 53.000. Ja, ich war ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht, was bei den USA abgeht, dass das so viele sind. Klar, wie viele Einwohner haben die? 300? Oder wie viel? USA? Ja. Die haben mehr. Die haben viel mehr. Dann guck es doch einfach nach. Warte mal. Du bist doch Google Boy. USA Einwohnerzahl. 328 Millionen. Elias, ich bin enttäuscht. Das kann ja nicht sein. Wieso kann das nicht sein? Ach doch, ja klar. Ja. Ja, ich habe gerade irgendwie einen Denkfehler gehabt. Was denn? Hast du auch Aber ich habe auch Südamerika ehrlich dazu gesagt, gezählt? ich habe ehrlich gesagt gar nicht so Bock, so über so die Zahlen von Corona und sowas zu reden. Das finde ich Ja, nee, so. ich habe da auch keinen Bock eigentlich. Ich So, wollte es ging aber ja nur um einmal die Masken was anderes und. erzählen. Und zwar eine Freundin Ja? von mir hat mir Hat Corona. vorgestern erzählt, ihre Mutter glaubt, oder hat das jetzt, also die Mutter ist Russin und die hat aus irgendwelchen russischen Medien gehört, Aha. dass Bill Gates Corona vor 10 Jahren angefangen hat zu entwickeln. Ja. Und das verbreitet hat und jetzt ein Impfstoff machen will, wo ganz kleine Mikrochips drin sind, wo man dann überprüfen kann, was wir machen. Und also wenn alle den Impfstoff bekommen haben, haben wir alle diesen Mikrochip im Körper und dann kann Microsoft halt praktisch die ganze Zeit überprüfen, was wir machen und so weiter und kann uns komplett kontrollieren, also alles kontrollieren, was wir so machen. Okay. Und glaubst Und du das? nee. Okay. Klingt das für dich plausibel? Es klingt schon ein bisschen überspitzt, muss ich sagen. Ja. Aber wenn jetzt ein Impfstoff gegen Corona rauskommen würde, würdest du es machen? Ja. Würdest du dich impfen lassen? Ja. Also ich Meinst du, der glaube, Staat würde einem vorschreiben, dass man das machen muss? das dürfen die ja nicht. Dürfen die nicht, aber eine Maskenpflicht dürfen die uns vorschreiben. Ja, in bestimmten Situationen, die sagen ja auch nicht, dass wir die ganze Zeit, sondern nur in Läden und sowas. Und es ist ja auch so, die ganzen Läden, das sind alles Privatgelände. Auf Privatgelände dürfen auch noch andere Sachen vorgeschrieben werden, Ja, als so in der Öffentlichkeit. aber wenn man sie nicht an die hält, kriegt man Bußgeld und der Laden wird geschlossen. Nö, dann kriegt man ein. Also, ich glaube nicht, dass der Laden dann geschlossen wird. Safe, Glaub. das können die aber machen. Das können die genauso machen. Weiß ich nicht. Aber. Ich wollte irgendwas anderes gerade sagen. Impfen? Ach ja, ich glaube ehrlich gesagt, ich hatte das schon. Ich hatte vor ein paar Wochen, ich glaube, das habe ich auch mal erzählt, hatte ich nachts richtig krasse Halsschmerzen. So dass, also, Okay. na, also das war auch, nachdem wir einen Podcast aufgenommen haben, habe ich Halsschmerzen bekommen. Ja. Dann habe ich nachts richtig üble Halsschmerzen bekommen, dass ich nicht mehr schlafen konnte und so weiter. Und am Oh. nächsten Tag war es weg. Und danach habe ich das öfters, also habe ich auch mal mit anderen darüber geredet und da haben mir drei, vier andere Leute auch erzählt, dass sie das genauso hatten. Okay. Und Ja, ich hatte auch Halsschmerzen. Ich glaube, ich hatte das auch. Da musste ich so richtig husten und so. Das war so richtig doll. ja, und das kann ja irgendwie kein Zufall sein, dass genauso zu der Zeit viele, also mehrere Menschen so Halsschmerzen bekommen. Und das so schnell auch wieder wegkommt. Also normalerweise, wenn man Halsschmerzen hat, hat man eine richtige Grippe und man hat dann irgendwie 3, 4, 5 Tage oder mindestens was davon und Ja, so. eine Grippe ist nicht direkt. Ja, aber irgendwas, aber ich hatte das noch nie, dass ich so krass Halsschmerzen hatte und nicht schlafen konnte. Und also ich bin aufgewacht durch die Halsschmerzen und konnte einfach nicht schlafen. Und am Oh, nächsten Tag war es krass. komplett weg. Hast du dir keine warme Milch gemacht oder so? Nee. Oh. Hast du schon mal von goldener Milch gehört? Nee. Das ist irgendwie mit Milch und Kurkuma oder irgendwie so. Und Honig oder irgendwie so. Nee, ich habe mir ehrlich gesagt auch noch nie warme Milch gemacht, wenn ich Noch krank. Also nie allgemein. warme Milch Nee. allgemein? Nee, noch nie. Alter, was? Also auch, So zur also. Beruhigung? Nee, also ich habe, wenn ich mir Milch warm mache, dann mache ich das immer als Kakao, sondern kriege ich also so warm Ja, okay, mache ich Kakaoausschlag. wahrscheinlich auch meistens. Aber ich kann Aber mich auch noch so dran warme erinnern. Milch mit Honig hatte ich noch nie, glaube ich, in meinem Leben zu mir genommen. Boah, nee, mit Honig trinke ich das auch nicht. Ich finde Honig eklig. Honig. Echt auch so aufs Brot? Ja, boah, das kann ich. Also ich habe das, ich glaube, zuletzt habe ich das gegessen mit 7. Und ich habe das halt ganz, ganz doll verschlungen. Also ich musste das irgendwie essen, ich weiß nicht mehr. Oder musste ich mich davon übergeben. Und ich glaube, seitdem geht das einfach nicht mehr. Ich hatte das mal, kennst du diese Haribo-Erdbeeren? Ja, die, oh, die schmecken so eklig. Ich habe davon meine komplette Packung aufgegessen und musste die ganze Nacht davon kotzen einfach. Was? Warum das denn? Ja, weil das so Gummischaumstoff-Zuckerzeug ja. ist, ey. Das ist wahrscheinlich so, was man in Wände reinmacht. Ja, und ich glaube auch. Aber schmeckt geil, weil da so viel Zucker drauf ist. Nein, das ist eklig. Ja, heute wollten wir doch das Spiel weiterspielen, oder? Ja, können wir machen. Vielleicht kriegen wir sie heute fertig. Ich weiß nicht. Oder wolltest du noch was Interessantes aus deinem Leben erzählen? Nee. Übrigens, ich wollte mich nicht impfen lassen. Das wollte ich noch kurz dazu sagen. So, aber von mir aus können wir weitermachen. Warum willst du dich nicht impfen lassen? Ich will mich nicht impfen lassen. Also ich bin kein Impfgegner oder so, ne? Zuhörerschaft, das dürft ihr überhaupt nicht so verstehen. Aber Corona kriegt mich nicht. Kennst du dieses Video von Karl S? Was denn? Es gibt so ein Video von Karl S. Aha. Da sitzt der so und sagt so, ja, mich kann Corona niemals kriegen. Ich bin viel zu fit davon. Da könnten mir irgendwelche Corona-Asiaten ins Gesicht wichsen und ich hätte nichts. Also, manchmal merkt man richtig, dass der vor dem Video gekokst hat, ne? Ey, das ist so. Also, manchmal ist er ja ganz ruhig. Aber ja. Manchmal dreht er echt komplett durch und man merkt richtig, dass der vorher. Hey, guckst du den aktiv oder wie? Nee, aber ich kriege immer mal so Ausschnitte bei Instagram mit. Ach so, krass. Weil sowas, also ab und ich habe mir jetzt zum Beispiel letztens so ein Video von ihm angeguckt, wo er halt über diese Insolvenz von Inscope und Tim Gabel geredet hat. Das hat, ach, mir, also hat er das, darüber geredet? Ja, der hat da irgendwie so ein Reaction. Ich wollte mir das auch mal anschauen. Zu, also Justin hat auf irgendwas reagiert und darauf hat er wieder reagiert. Irgendwie sowas war das. Oh, Digga, richtig anstrengend. So, und das habe ich mir angeguckt. Aber sonst gucke ich mir eigentlich gar keine Videos von dem an. Weil ich finde den auch, also ich finde den so unangenehm, den Menschen. Mhm. Und, ja, ich glaube, ja. Dann, aber bei Instagram sehe ich halt immer so Videos, so, wo er halt irgendeinen Scheiß erzählt. Das war auch so, ey, der ist so durchgedreht. Da meint so, mich kann das nicht kriegen, ich bin viel zu fit dafür und so. Das ist komplett durchgedreht, so. Genau so habe ich mir dich auch gerade vorgestellt. Ach so, ja, nee, ich kenne das aber nicht. Also, das ist echt ein Zufall. Das hat er von mir. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, dann kann das sein, dass wir heute das Spiel vielleicht mal zu Ende spielen. Würde mich mal interessieren. Vielleicht kannst du dann auch bald so ein Ding draus machen, so AIDS, Krebs oder Corona. Na. Tom Hanks. Wer noch? Hier Idris Elba und wen gab's noch? Hier, Boris. Boris Becker? Johnson. Ach so, ah ja, klar. Boris Becker. Ja, der lebt noch? Ich gar nicht gedacht. Ja. Der pokert ja noch. Ja. Der hat ja, weißt du, da war doch so in den Medien, dass er insolvent ist und so und dann wurde dem alles weggenommen und irgendwie so ein Jahr später oder so sagt er so, ja, ich war gar nicht insolvent. Mhm. Und irgendwie so, Boris, warum spielst du mit unseren Gefühlen? Ey, früher sah der voll gut aus, jetzt ist er nur noch so aufgedunsen. Mhm. Ich glaube, der Koks auch eine Menge. Ja, aber ganz schön, Barbara war irgendwie doch seine Frau oder so, ne? So hieß sie doch oder so. Was, echt? Du meinst jetzt aber nicht diese Barbara Salisch, oder? Dein Ernst? Das ist nicht dein Ernst. Nein, ich war gerade, das ist die einzige Barbara, die ich kenne. Hä? Der hat doch eine schwarze Frau gehabt und die hieß, glaube ich, Barbara. So, keine Ahnung. Ich kenne mich mit sowas gar nicht aus, wer mit wem zusammen war. Ja, auf jeden Fall, die ist nicht loyal geblieben, die hat sich getrennt von dem. Als er pleite war? Ja, so ein Jahr später oder so, kleine Ho. Ehrenvoll, ja. Ja, wirklich, hier gut wie in schlechten Zeiten am Arsch. Ja, aber ganz ehrlich, dann weißt du auch echt, wo du dran bist. Ne? Wenn eine Frau dich verlässt, weil du pleite bist, dann ganz ehrlich, dann brauchst du auch nicht so eine Frau. Obwohl, die waren schon länger zusammen, also das ist jetzt nicht auf sie bezogen. Aber die, oder Lilly hieß sie, glaube ich, Lilly hieß die, ja. Und die war weg, die Ho. Ja, weißt du, was krass ist? Die Söhne von ihm heißen. Also der Ältere heißt ja Noah, Ja, wie mein genau. Bruder ja auch. Und Schön, schöne Info gerade. ja, und der Jüngere heißt Elias. Krass, Was? ne? Ja. Oha, die haben sich bestimmt an euch inspiriert. Ja, also der Ältere ist ein bisschen älter als mein Bruder und ich bin ein bisschen älter als der Elias. Und dieser Elias heißt, glaube ich, auch noch Elias Balthasar und ich heiße Elias Lazar. Also schon sehr Laser. ähnlich. Ja. Krasser Fact, oder? Aber können wir denn nicht theoretisch deinen Namen jetzt schon leaken? Nein. Oh, Elias Hesuseron, was soll das? Das ist doch, wenn die Welt das sowieso schon weiß. Ich kann nicht so tun, als ob nichts passiert ist. So, als hättest du mich betrogen. Und sagst so, ja, Küken, bitte verzeih mir. Ich kann nicht so tun, als ob nichts passiert ist, Elias. Oder ich werde Das mich. bricht mir das Herz. Ja, ich werde mich jetzt einfach bei der Geschäftsseite auch Testosteron nennen. Ja, nenn dich mal Testosteron. Elias Lazar, Testosteron. Ah. Das wäre nice. Kennst du diese Leute, die dann so reden, wenn die so weinen, so. Oh nee, Was? sorry. Was war das denn? Ich dachte, ich bring's anders rüber, aber irgendwie doch nicht. Guck, warte, so. Oh, Paddy Tut mit mir Zaschka, weh! mach mal bitte einen Ausschnitt davon. Nein, nein. Nein, ich will das nicht. Mach mal nicht, hör auf. Das ist voll hässlich. Ja, ich weiß, aber worauf wartest du jetzt hinaus? Ich habe gesagt, kennst du so Leute, die so reden beim Weinen? So, Ach das so. bringt mir mein Herz. Ja. So. So in Ja. Filmen, wo dann die Schauspieler denken, dass sie besonders gut schauspielern können. Okay, calm down. Okay, also von mir aus können wir starten in eine Starten. Welt. Ja, starten. So, dann gucken wir mal. Ich würde so gerne meinen Kuchen probieren. Fangen wir mal an. Michael Douglas. Oh, Krebs. Ja, was für Krebs? Hodenkrebs? Nee. Kommst du nicht drauf? Lungen? Nee. Leber? Nee. Hirnhaut? Nee. Nee. Gib mal einen Tipp. Gibt es Hirnhautkrebs? Ich glaube, es gibt nur diese Hirnhautentzündung so Hirnhautentzündung, ja von genau. Zeckenbissen, ne? Ja. Zungenkrebs. Was? Soll es einen Tipp geben und du haust einfach direkt das Ding Ja, da wäre ich ja raus? nicht drauf gekommen. Doch, hätte ich ja sagen können im Mundbereich. Mundkrebs. Hätte ich auch gesagt, Halskrebs. Also ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, dass es Zungenkrebs gibt. Wie sieht denn Zungenkrebs aus? Weiß nicht, google das mal. Boah, das sieht locker so richtig eklig aus. Bist du so jemand, der sich so, Ekelbilder auf Google anschaut. ja, nee, die das so geil findet, so offene Wunden oder so Organe oder so? Wer findet das bitte geil? Boah, ich kenne welche, die das geil finden. Warum? Hä, man sieht Zungenkrebs gar nicht. Wie unfair ist das denn? Stell dir mal vor, du hast Zungenkrebs. Oh, was ist das denn? Sieht man ihn doch, oder was? Ich glaube schon. Nee, bitte zeig mir Boah. das nicht. Nicht zeigen. Oh, guck mal, hier ist sogar ein Bild von Michael Douglas. Oh, guck mal, so ist er gleich daneben. Boah, das ist ja richtig ekelhaft. Elias, warum tust du dir das an? Warum tust du dir das an? Ich bin gar nicht mehr so auf dem Apache-Flow. Ja, der hat ja auch nichts mehr rausgebracht, ne? Ja, aber auch so die alten Lieder kann ich mir jetzt erstmal echt nicht mehr geben. Hm. Irgendwie voll komisch, oder? Ja, ich höre den aber auch nicht mehr so richtig. Also ich habe den in so einer Playlist, ich habe mir letztens so eine Playlist gemacht, wo so Hast du jetzt alle rausgefunden, wie meine. das geht? Was? Hast du jetzt rausgefunden, wie das geht? Nö. Ja, Das ist immer warum? noch Das ist so doch voll kacke. einfach. Nee, bei mir ist das immer noch so kacke mit Spotify. Ich will einfach, wenn ich auf Lieder hinzufügen gehen, will ich einfach meine Mediathek haben, was ich gespeichert habe. Aber ich krieg dann nur diese scheiß empfohlenen Lieder. So, die ich da Hä? reinziehen kann. Hast du nicht Premium? Doch, klar. Hä? Hast du Ich die zeig mit dir das Herzen nachher. gespeichert? Weiß ich nicht, aber ich komme ja, teilweise schon, teilweise nicht. Aber ich komme ja gar nicht dahin, weißt du? Wie? Ich komme auch dahin. Ich mach mal, ich schick dir nachher mal, wie das aussieht ja, okay. bei mir. Ja, okay, mach mal. Oder kannst du so eine Bildschirmaufnahme machen? Ja, mach ich dann. Ja, Mann. Auf jeden Fall, was will ich sagen? Achso, ich habe mir so eine Playlist gemacht, wo ich alle meine Lieblingslieder so der letzten, keine Ahnung wie viele Jahre da reingepackt habe. Da sind über 200 Lieder drin. Da ist halt immer noch ein bisschen Apache so dabei. Das, glaube ich, Roller ist. Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, da ist nur Roller drin. Ich will Sex mit dir, du willst Sex mit mir. Ey, alle Töne getroffen, oder? Krass. Ich weiß, danke. Weil, wenn Apache eine Krankheit haben würde, von den dreien, was glaubst du, welche? Psychische Krankheit, Depression. Safe, oder? Ja. Er sieht wirklich richtig aus wie so ein Depressionstyp. Ja, und vor allem dann noch so Lieder mit Warum tust du dir das an und sowas richtig. Ja, genau, ja. Und er trägt sowieso mal die Sonnenbrille, dann sieht man nicht, wie er weint. Meinst du, er trägt die Sonnenbrille, damit man nicht sieht, wie er weint? Ich glaube, ja. Ich ey, glaube, das der ist weint doch die Theorie. Jetzt. Ich glaube auch, dass der weint. Der hat bestimmt so richtig fette Tränensäcke. Safe. Stell dir mal vor, er nimmt so die Sonnenbrille ab, hat so richtig übertrieben fette Tränensäcke. Und so richtig verheulte Augen. Ja. Stell dir mal vor, ey, wir haben das gelöst. Mensch, Apache, ist doch in Ordnung. Wer ist doch eigentlich nochmal in echt? Der heißt, der hat einen türkischen Namen. Nee. Ja, wahrscheinlich heißt er Typhoon, oder? Ich weiß nicht, ich glaube. Hast du zu viel GZSZ geguckt? Gibt es da einen Typhoon? Ja, da gab es mal einen Typhoon. Ich habe noch nie in meinem Leben, ich glaube nicht mal eine Minute habe ich das geguckt. Apache. Nicht mal eine Minute, als ob. Oh, ich bin schon wieder auf Bing. Volkan. Boah, das ist Volkan. Volkan Jahrmann. Er ist Jahrmann. Ist ja genau das gleiche wie Typhoon. Ja, voll. Du, aber Jahrmann ist gar nicht so ein unbekannter Name. Also so ein. Echt? Wir haben schon. Ja, das ist so Jahrmann. Ja. Weißt du, was ich ganz schlimm finde? Wenn Leute so ein Ja am Ende des Satzes machen. So, lass mal Döner essen gehen, ja. Ja, okay, aber ich habe diesen Tick voll mit ne. Das ist auch was anderes. Das ist was ganz anderes, ja. Dieses Ja am Ende finde ich richtig schlimm. Ist es für dich sowas wie gell? Gell finde ich auch viel, also ist nicht so schlimm. Gell ist ja einfach Dialekt so, das ist halt bei den Süddeutschen so. Ja? Dieses, Spaß. Nee, dieses Ja an sich stört mich nicht, nur wenn man das so am Ende des, also am Ende des Satzes. Wer macht das denn von deinen Freunden? Niemand, ich werde nicht mit solchen befreundet. Ich könnte mir vorstellen, dass Chantal das macht. Nee, ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Ich überlege gerade, ich habe das glaube ich auch noch nicht von ihr gehört. Nee. Aber ich habe voll diesen Tick mit, ne? Ja, das habe ich auch. Das hatte ich mal richtig schlimm, aber mittlerweile geht das bei mir. Aber das finde ich auch nicht schlimm, wenn man das hat. Ah, okay. Danke. Kein Problem, ich habe Verständnis für dich. Ja, juckt mich nicht. Okay. Okay. Leonardo DiCaprio. Zungenkrebs. Ich komme ja immer noch nicht darauf klar. Kann man da nicht mal richtig essen oder was? Kann die mal abgenommen werden, die Zunge? Nee, ich glaube, das wird halt einfach rausoperiert oder nicht. Oder bestrahlt. Ich habe gar keine Ahnung von Krebs eigentlich so richtig. Ich auch nicht. Aber so irgendwann, wenn es schlimm ist. Ich habe keine Ahnung von Krankheiten. Ja, zum Glück, oder? Ja. Warte mal, mit welcher Krankheit kenne ich mich denn richtig gut aus? Ja, fällt mir spontan keine ein. Ich bin kerngesund. Zahn, hier. Loch im Zahn. Damit kenne ich mich gut aus. Wurzelbehandlung, kenne ich mich aus. Ey, nur noch 3 Jahre und dann kann ich machen, was ich... Hä, hey, Wurzelbehandlung kannst du auch so, das ist kein Problem. Wie? Das kostet doch, ich habe doch mein Budget da. Auch für Zahnbehandlung? Hä, hey, für alles, doch gestaffelt. Oder nicht? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Also, Lücke? Bei mir ist Zahnbehandlung nicht in der Staffel drin. Ja, also, aber ich habe doch immer nur ein Budget und das war's. Ja, aber das ist für Zahnersatz. Ach so, also, Zahnersatz. So ist das bei mir auf jeden Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei dir ist. Bei mir ist das, also die Zahnstaffel nur für Zahnersatz, nicht für Zahnbehandlung. Hä, aber wo mir damals der Zahn gezogen wurde und so, das ist ja nicht direkt Zahnersatz. Der muss ja nur gezogen werden. Und da Ja. muss ich ja auch nachzahlen, weil dann das Budget aufgebraucht war. Hast du da nichts reingekriegt? Nee, ich habe Hast immer du noch da eine nichts Lücke? drin. Ja, ich habe immer noch eine Lücke, weil das mir einfach zu teuer gerade ist, das so Ja, direkt zahlen zu müssen. dann war das wahrscheinlich bei dir. Was ist das bei dir anders geregelt als bei mir? Das ist aber dreist. Da hatte ich aber einen schlechten Versicherungs. Das stimmt. Ja, aber das ist doch komisch, oder nicht? Ja. Und Zahnreinigung, wäre das auch mit drin dann? Nee, also wenn das drin wäre, das wäre unvorstellbar. Ich bin auch privat. Ah, nee, Zahnreinigung müsste eigentlich übernommen werden ohne Probleme. Ach so, echt? Hä, aber. Warte, dann kann ja irgendwas nicht stimmen, weil ich musste ja mal nachzahlen, obwohl das ja wirklich nicht direkt was mit dem, nicht mit Zahnersatz hatte. Weißt du noch, ich habe dir Ja. doch dann sowas zugeschickt. Ich meinte so, hä, warum soll ich denn jetzt noch Geld zahlen? Ja. Du musst mir mal deine Unterlagen schicken, dann kann ich mir die nochmal richtig durchlesen. Oh Mann, da muss ich die nochmal suchen. Ja. Okay, ich schicke dir das mal zu, wenn es in Ordnung ist für dich. So haben wir jetzt im Podcast geklärt, die so jede Menge Leute dieses als Zeugen und so. Ja, als Zeuge hier, Elias, du kannst nicht mehr zurückziehen. Ja. Nee, aber Elias ist schon ein guter Freund. Ich finde es gut, wie sich dein Weg da entwickelt hat zum Versicherungsbeauftragten oder wie das heißt. Weil sonst müsste ich da immer viel zu viel klären mit anderen. Das würde mir voll auf den Senkel gehen. Ja, kannst mal sehen, was du für ein Glück hast. Oha, wow. Ist okay. Ich gebe dir schon ein Kompliment und du nimmst es nochmal Na, und schmeißt es mir ins weißt Gesicht. du, wenn man die eine Wange hinhält. Wie heißt das? Wenn man den kleinen Finger Ja, hinhält, mit so, perfekt. genau. Wenn man den kleinen Finger hinhält. Ich war ja gerade mit, das, also das gibt ja auch so ein Sprichwort mit Wange. Ja, Wenn man eine klein. Wange, eine Backe und dann die nächste Backe oder irgendwie Irgendwie so. sowas, keine Ahnung. Aber ich meinte Ja. eigentlich diesen, wenn man den kleinen Finger hinhält und der andere dann gleich die ganze Hand nimmt. Ja, du bist anscheinend richtig gut in Sprichwörtern, genauso wie ich. Ah, fuck, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ich wollte sagen, wir haben mittlerweile vier Leute von Temptation Island geschrieben. Ach, stimmt, ich muss noch dein neues Video sehen. Ja, was leider untergegangen ist, verficktes YouTube. Ja. Ja, das wurde direkt als gelb gewertet. Und dann war ich so, alter Digga, was? Alter Digga. Weil, so, wenn es auf gelb Was, ja? Was? Hm? Was? Nee, ich habe nur dein Was nachgemacht und ein Ja rangehängt. Ach so. Naja, egal, ist auch nicht wichtig. Ich hab mich darüber nicht mal aufgeregt. Ich war so, okay, dann ist das so. Dann stört mich das nicht. Aber morgen wird ein cooles Video online kommen. Ich bin gespannt. Sei mal gespannt. Bin ich. Es hat was mit Mayonnaise zu tun. Das fordert jetzt nicht gerade meine Spannung. Oder fördert. Doch. Das ist nämlich eine seltsame Art und Weise. So eine Ja, Sexpraktik. ich gerade schon gedacht, machst du da jetzt irgendwelche so ein Schlammcatchen in Mayonnaise oder sowas? Alleine oder was? Ja, keine Ahnung, mit Laura oder so. Mit meiner Mutter. Oder mit Matteo. Mit Matteo. Ah. Nee, Matteo ist leider immer noch nicht da. Der kommt erst später nach Hannover. Wieso tust du das an? Oh, die. So, Egal. Leonardo DiCaprio, was hat er? Boah. Psychische Krankheit. Ja. Ja, also ich habe noch nie gehört, dass er AIDS hatte oder Krebs. Aber Okay. Depression? nee, das ist auch was, da kommst du gar nicht so drauf. Das ist sowas wie ADHS-mäßig. Aber schon ein bisschen was anderes, aber sowas in der Richtung. Echt? Okay, warte. Und Also ich kenne das. das ist nicht so was Typisches, was man sich unter psychischer Krankheiten vorstellt, aber es ist schon klar eine psychische Krankheit. Und womit hat die zu tun? Sag Ein mal, Defizit? Hat er ein Defizit? Verhaltensstörung. Verhaltensstörung. Aber es ist halt was anderes, also rat mal ein bisschen. Okay, multiple Skl nee. Irgendwas mit multiplen Persönlichkeiten. Nee. Okay, sag mal. Zwangsstörung. Oh, was? Ist das ein Tick oder was? Zwangsstörungen sind doch mittlerweile nur noch Ticks. Weiß jetzt auch nicht, was der für Zwangsstörungen hat. Ich habe nur gesehen, dass ich google das mal. Oh, das würde, ja, das würde ich jetzt schon noch gerne wissen. Das können wir hier einfach so auflösen. Leonardo DiCaprio, seine Zwangsstörung ist es, Frauen zu nageln. Na, wahrscheinlich. Dieser Typ ist. Wusstest du, dass Usher sexsüchtig ist? Nee. Ja, jetzt weißt du es. Jetzt, Krass. Elias, ergreif deine Chance. Schreib. Ascha, Ascha, Ascha, Ascha. Ich finde es immer so lustig, wie die alle auf einmal so angefangen haben, den Namen vorne zu machen. Jason Ja, das, ich feiere Derulo. das richtig. Aiken macht das auch. Mr. Worldwide. Ja, Aiken. Ja. Aiken. Wer Ja, macht die machen das immer so, noch? yo, it's Tiger and oh, it's Lil Wayne. So, Nee, ja. Tiger macht immer dieses Rah! Am Ach so, Anfang ja. von Das ihrem finde Lied. ich voll cool. Und Nee, ich meine so, wenn die Features haben, dann machen die auch meistens, yeah. Ah, Lil Wayne. Eminem. Nee, das hat das ja noch nie gehört. Oh, ich meine jetzt nicht mit den Künstlern, sondern so als Künstler als Beispiel. Als ob du sowas noch nie gehört hast. So, natürlich, die machen das voll oft so, wenn die ein Feature haben. Yeah! Chris Brown! Breezy! Ja, Breezy habe ich mal gehört. Ja. Ja, du hast bestimmt noch nie drauf geachtet. Die machen die Ja. voll oft so, wenn die zusammen singen. Singen. Ja, muss ich auch ein bisschen. Ja. Selbst pushen, damit jeder weiß, dass man Ey, ich finde das irgendwie so dabei ist. lustig. So bei Tiger in dem einen Lied, ich weiß nicht mehr, bei welchem das war, aber am Ende kommt so, dass irgendein Fremder sagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das ist im Lied drin oder so. Und dann sagt der Typ so: Tiger is such an inspiration. Und ich denke mir so: Tiger pusht dich ja schon ein bisschen doll selbst, wenn er das jetzt auch noch mit Ah. reinschneidet. So, ja, denn, also er befürwortet, dass das jemand so, also so, ich denke mir so: ja, calm down. Ey, ich habe hier die Zwangsstörung gefunden, die ist so richtig kacke. Sag mal. Laut ABC News hat der Schauspieler als Kind eine Zwangsstörung, bei der er den Drang verspürte, auf dem Rückweg von der Schule auf die gleichen Risse im Boden zu treten, wie er es auf dem Hinweg getan hatte. Ich sag doch, das ist ein Tick. Zwangsstörung ist, glaube ich, echt nichts. Das ist auch keine psychische. Ach komm, die Leute übertreiben doch echt. Als er 2004 in Aviator einen Charakter spielte, der unter Zwangsstörungen litt, kehrte er in seine eigene Zwangserkrankung zurück. Was spielte er? Als er bei Aviator jemand gespielt hat mit Zwangsstörung. Naja, wenn Drogensüchtiger clean ist und dann in der, im Dings in Drogenabhängigen spielt, vielleicht kommt er dann auch wieder zurück. Ja. Oh, siehst du schon wieder diesen, ne? Ne? Ne? Ich glaube, das ist einfach so, damit man noch das letzte Wort hat. So von einem selbst aus. Naja, egal. Hast du einen Tick? Ja, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet und mir ist dann gar nichts mehr eingefallen zu meinen Ja. Ticks. Ich Du hast mir weiß, gesagt, dass du irgendeinen Tick hast. ich habe das, wenn ich nervös bin, dass ich mir an die Nase fasse. Warte mal, konnte man das hören? Ein bisschen hat man was gehört, ich weiß nicht, was das war. So aufgestoßen. Ja. Ey. Ich habe letztens so telefoniert und dann musste ich so aufs Klo und dann habe ich so das Handy halt neben mich gepackt, aber halt auf stumm geschaltet. Und dann dachte ich so, also habe ich so angefangen zu pinkeln und dann dachte ich so, okay, nehmen wir mal an, du musst dann groß oder so. Und dann sagst du so, ja, okay, ich mach dich ganz kurz auf stumm und dann kackst du da halt, ne? Und dann machst du das aber nicht richtig auf stumm. Und dann hört man so. Du fängst so richtig an, so zu keuchen, so atmest so richtig schwer, so. Wieder die ganze Zeit Fürze. So, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, ich glaube, das wäre das Witzigste, was mir passieren könnte. Ich glaube, das wäre so unfassbar unangenehm. Schau mal, du hast ein Kundengespräch und dann musst du halt so ganz schnell, oder so, der Kunde muss dann so, ah, ich muss mal ganz schnell was erledigen. Boah, wir hatten das letztens im Büro. Unser Büro ist praktisch in, also ganz unten in einem, also in so einem Mehrfamilienhaus praktisch sozusagen, ne? Ah, okay. Aber es heißt wie so ein kleines, wie so ein kleiner Laden halt, wie so ein Friseurladen praktisch, und da oben sind halt so Wohnungen, so. Ja, ja, ich kann es mir schon vorstellen. Und dann war irgendein, also war ich halt noch im Büro und Colin war im Büro und Colin, irgendein Kumpel von Colin war gerade im Büro, weil der, die hatten da gerade auch ein Gespräch über Versicherung und so weiter. Und auf einmal war da eine Bewohnerin von der, von der Wohnung über uns, gerade im, Sexualakt, und die war nicht sehr leise dabei, so, die war schon, schon relativ laut, so, ne? Okay. Da dachte ich auch so, das ist jetzt, also geht jetzt ja noch klar, so, weil jetzt halt nur Colin und ich und halt ein Kumpel von Colin da war, es war halt so ein bisschen witzig schon so, aber wenn ich da wirklich mal ein richtiges Gespräch habe und die fängt da an, so, dass ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren soll. Das, also das wäre mir schon, glaube ich, unangenehm. Also ich kann ja nichts dafür, so, was soll ich machen, ne? Ja, aber das ist schon ein bisschen unangenehm, wenn man da sitzt bei, und dann so redet und dann wird es da halt über einem so laut. Wie nett du das gerade gesagt hast, sie war im Sexualakt. Sie war am Ficken und sie hat gestöhnt wie eine kleine Hure. Du bist da sehr respektvoll. Ja. Okay, krass. Ey, krass. Da musstest du bestimmt lachen, ne? Ja, wir mussten schon ein bisschen lachen. Aber also in der Situation ging es halt. Aber ich habe mir halt echt gedacht, so hoffentlich macht die das mal nicht, wenn ich da einen Kundentermin habe. Du gehst so zu ihr hoch und sagst so, pass auf, wir haben da folgende Zeiten. Ich habe Dienstag einen Termin. Wäre praktisch, wenn du da nicht vögeln würdest. Na. Ja, Mann. Alter, ich weiß noch, so Freitag, wo ich noch in der Schule, ich weiß, das ist voll die komische, voll der komische Wechsel, aber, weil ich musste gerade so, ah, heute ist Samstag und dann so Freitag war ja gestern, und dann musste ich daran denken, weil früher, wo ich noch zur Schule ging, und ich meine so wirklich Realschulzeit, oder sagen wir so 5., 6., 7., 8. so, da weiß ich noch, Freitag war immer dieser Comedy-Freitag, so, wo im Sat.1 immer so, oder, ja, doch, wo dann immer im Sat.1 immer so richtig viele Sachen lief, wie die Dreisten 3 und so, Sechserpark und so. Und das war irgendwie immer so cool. Ich habe alles nicht geguckt. Ich habe nie Sat.1 geguckt. Außer hier Richter Alexander Holt und Richter Barbara. Ja, toll. Saalisch. Ja, aber irgendwie war das so gerade voll cool, so daran zu denken, weil man dann immer so bis spät in die Nacht wach war. Und dann so sich das gegeben hat. Irgendwie so voll die coole Erinnerung. Was man für nichts nutz war. Beste Zeit! Wow. Wo ich gerade so denke, wo du gesagt hast, dass bei euch im Haus, also dein Bruder oder deine Mutter mal einkauft, ey, was würde ich dafür geben, dass für mich mal wer anders einkauft? Echt? Ich hasse das, wenn andere Leute für mich einkaufen. Doch, ich mache eine Liste. Immer wird irgendwas vergessen oder irgendwas falsch gekauft. Immer. Okay. Ich würde alles dafür geben, dass mal jemand anders für mich einkauft. Nee, ich kaufe eigentlich gerne ein. Vor allem, wenn ich einkaufen gehe, dann finde ich immer noch irgendwelche Sachen, so die ich auch haben möchte. Und da wäre ich halt nicht drauf gekommen, wenn ich nicht eingekauft irgendwie, weißt du? Also, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn andere Leute für mich einkaufen, weil da irgendwas ist da immer nicht so, wie ich es haben möchte. Ach so. Ja, aber ich weiß so, mittlerweile, ich bin ja halt echt, wie lange wohne ich jetzt allein? 3 Jahre, glaube ich. Nee. Doch, 3 bald, auf jeden Fall. Und das ist halt, irgendwann denkst du so, ja, so, man ist auch mal durch mit der Sache. Ja, also ich gehe, glaube ich, schon seitdem ich 15 oder 16 bin, für mich einkaufen, weil ich immer keinen Bock habe auf das Zeug, was meine Mutter macht. Ja, aber ich meine so Wocheneinkauf dann technisch, ne? Ach so. Mhm. Ey, ich habe gerade. Das ist nicht Nachricht, so schlimm. Mal ganz kurz. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ja. Kim Jong-un ist angeblich tot. Das was? Das muss ich erstmal googeln. Als ob. Kim. Nein, als ob. Das macht er extra. Gerüchte am kritischen Zustand. Hey, da steht doch Sterbe. Achso, ich habe bei Kim Jong-il. Also laut Wikipedia lebt er noch. Fokus hat hier geschrieben. Herzoperation. Hier steht aber Herzoperation schiefgelaufen. Achso, er ist offenbar dem Tode nahe. Okay. Er befindet sich im vegetativen Zustand. So nennen wir auf jeden Fall die Folge. Kim Jong-un, tot. Der Tod des Führers. Ja, das ist ein guter Titel. Der Tod des Führers. Ah, okay, cool. Machen wir so. Ey, krass. Boah, ist der fett. Ich komme nicht drauf klar. Guck mal sein Gesicht an. Body shaming. Guck mal, er ist einfach so ein Kasten. Er ist einfach ein U. Siehst du das? Der hat so eine richtige U-Form. Diese Haare ist ja schrecklich. Ich bin gerade bei now.ch. Ich bin gerade bei Google Bilder. Das sind immer nur Bilder von ihm und Donald Trump. Echt? Ja. Also entweder nur er oder wenn da andere Leute drauf sind, dann Donald Trump. Ey, was hast du denn eingegeben? Ich habe eingegeben Kim Jong-un tot. Ich habe einfach nur Kim Jong-un eingegeben. Ja, ach, der Typ ist so sympathisch. So ein netter, freundlicher Mann. Egal, wir müssen jetzt mal langsam zum Ende kommen. Ja. Als ob der jetzt stirbt, das wäre ja voll uncool. Ja, so kann er doch jetzt nicht abgehen. Tja. Ist der jetzt echt tot, oder wie? Nee, anscheinend ja nicht, anscheinend. Aber da steht ja vor 18 Minuten schiefgelaufen. Vielleicht ist er ja in den 18 Minuten gestorben. Das könnte natürlich sein. Krass. Naja. Egal. Okay, dann wollen wir zu unseren Kategorien kommen. Willst du denn anfangen, diesmal? Hallo? Ich habe, glaube ich, gar kein Highlight. So. Echt nicht? Nee. Also ich werde wahrscheinlich morgen grillen. Das wird dann einfach mein Highlight. Aber ich kann es noch nicht sagen, ob es das wird. Aber ich sage einfach mal vorab, weil das gehört ja noch zu der Woche bis dahin dazu. Mein morgiges Grillen wird Highlight. Okay. Und eine Beschwerde? Dass Spotify so nervig ist, wenn ich eine Playlist machen will. Liegt es wirklich an Spotify oder liegt es an dir? Ja, das stellt sich gleich raus. Ich schicke dir gleich mal ein Video davon und dann kannst du mir sagen, woran das liegt. Ja, Opa, ich helfe dir. Okay, und hast du ein Lied der Woche? Achso, jetzt sagst du, Spotify lässt mich gar keine Lieder hören. Ich muss mal gucken, ob mir jetzt eins ins Auge sticht. Ich habe bestimmt ein Lied der Woche. Penisklatscher. Mach ich gleich, warte. Für den Führer, komm. Für den Führer. Warte. Auch Kim Jong-un. Ich habe so oft daran gedacht, wie es wäre, hätte das alles nicht geklappt. Nein, die Schule hat mir gar nichts beigebracht. Ey, ich Clint feier... Eastwood von Gorillaz. Oh, das ist voll nice. Ich kann das jetzt gerade nicht nachmachen. Warte. Und du bist... So, ne? Naja. Doch, so eine kurze... Ein kurze Dings. Halt die Schnauze. Okay, also, mein Highlight der Woche ist... Oha, voll schwierig. Was habe ich denn für ein Highlight? Ich habe jetzt mein Fahrrad rausgekramt. Und ich bin gestern und vorgestern Fahrrad gefahren und ey, das hat mich auseinandergenommen. Ich sag es dir. Und achso, und vorgestern bin ich auch nochmal Fahrrad gefahren mit meiner Oma. Und irgendwie, ich bin jetzt richtig im Flow mit dem Fahrradfahren und das gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Das ist doch schön. Und heute, ne, ich bin Fahrrad gefahren. Also ich suche mir aber dann so Seen raus und dann fahre ich zu denen, so, keine Ahnung, so auf eine bestimmte Entfernung hin und dann zurück und ich bin zurück gestorben. Ich bin einfach gestorben und wieder auferstanden. Ich bin einfach gestorben. Ich habe mir so, ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe das nicht. Und dann komme ich zu Hause an und ich musste mich erstmal kurz hinlegen. Ich bin einfach gestorben. Und dann musste ich mir noch schnell ein Nutella-Brot machen, weil ich einfach was schnell brauchte, bevor ich was esse. Weil du einfach gestorben bist. Weil ich einfach gestorben bin, Elias. Ich bin gestorben. Wie Kim Jong-un vielleicht. Boah, es wäre krank, wenn er jetzt einfach sterben würde, ne? Das wäre echt voll krank. Was würde denn dann passieren mit den Leuten? Ich weiß auch nicht. Meinst du, die Grenzen machen dann wieder auf? Stell dir mal vor, Corona ist einfach vorbei, wenn da steht. So, also aus dem Nichts. Ja. Aber weißt du, was komisch? Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, so, weil das sagen ja auch voll viele da so über Hitler, ne? Wenn Hitler nicht gewesen wäre, dann hätte das hätte auch den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Aber es kann ja immer eine andere Person ankommen. Hitler ist ja nicht der einzig Kranke auf der Welt gewesen. Toller Mensch. Und so, es gibt immer irgendwelche Psychopathen, die dann ihre Ideologien durchsetzen. Und ich bin mir sicher, so, wenn Hitler nicht gewesen wäre, dann wäre irgendwer anders da gewesen. Ja, ich denke auch. Und dann ja, deswegen kann ich mir nicht vorstellen. Später wahrscheinlich einfach, aber. Genau, genau. Und Kim Jong-un, da kann ich mir auch vorstellen, dass das trotzdem erstmal so weitergehen wird. Aber, oh Mann, das wäre eigentlich so eine für die nächste Folge. Können wir darüber philosophieren, dass wenn das passieren könnte, wie würde es weitergehen? Vielleicht würde da auch jemand anders, ja, ich weiß nicht. Vielleicht würde man irgendwie andere Frisuren erlauben. Das wäre doch cool. Naja, und meine Beschwerde der Woche, habe bei der Home24 Hotline angerufen. Ich habe mich nochmal drüber beschwert im Poddy, ne? Und ich war 40 Minuten da drin. 40, die wollten mich wegekeln. Boah, warte mal kurz, mir ist eine Beschwerde der Woche wieder eingefallen, die muss ich nochmal loswerden. Ich hatte mir bei JD Sports, kennst du JD Sports? Ja. Hatte ich mir eine Hose bestellt, ne? Die war mir zu groß, ich habe die jetzt zurückgeschickt. Ja. Hab geschrieben, ich will Größe kleiner haben. Und dann habe ich gesehen, irgendwie seit Samstag ist das da angekommen und habe die ganze Zeit keine Rückmeldung bekommen. Und habe ich gestern eine Rückmeldung bekommen, ja, wir erstatten Ihnen jetzt das Guthaben zurück. So, hätten die mir von vornherein gesagt, dass ich so oder so zurückerstattet habe, kriege, dann hätte ich mir auch einfach die Hose nochmal in kleiner bestellt. Hätte nicht die ganze Zeit gewartet, weißt du, ich habe die ganze Zeit umsonst jetzt gewartet. Ja. Weil ich dachte, die schicken mir die los. Richtig nervig sowas, was soll das? Muss ich wieder die ganze Zeit warten. Ach Mensch, Ingenieurs. Ah. Ja, JD Sports boykottieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Und Home24 auf jeden Fall auch. Aber ich muss dazu angekommen ist. Aber ich muss dazu sagen, die Frau, die ich dann an den Telefonhörer bekommen habe, alter Falter, hat die gute Menschenerfahrung. Muss ich schon sagen. Die ist sehr, sehr souverän mit mir umgegangen. Mhm. Hammer. Diesmal, aber an dem einen Moment dachte ich mir so, was ist das denn jetzt? Weil wir haben so über meinen Schrank geredet und den ging es ja hauptsächlich. Und dann sie so, okay, ich gucke mir das online mal an. Sie so, wow. Ich so, ja. Sie so, der sieht echt Hammer aus. Und dachte ich mir so, ist das jetzt hier eine Taktik oder was? So, jetzt hör mal vor, ich sag's, ja, danke, tschüss. Ach, so eine nette Frau. Aber egal, die hat das dann alles für mich geklärt und ich hoffe, also, dass da jetzt auch nichts mehr. Also, die hat mir auch so Bestätigungsmail und so geschickt, also, falls sonst habe ich dann alles trotzdem, ne? Aber da war ich schon ein anderes Kaliber. Und mein Lied der Woche ist. Von Elias. Ich schwing deine Mutter. Elias, God is great. Das finde ich eigentlich ganz nice. Ja. Weisheit des Tages? Oha, Weisheit des Tages. Warte. Und auch wenn der Zungenkrebs dich kriegt, sei nicht traurig. Denn eines Tages ist er besiegt. Oh, Elias, das ist so nice. Guck mal, ich mache immer den Anfang und du machst das Ende. Ah. Ey, krass. Schreibt euch das auf. Macht das in euren WhatsApp-Status. WhatsApp-Status war früher so ein Ding, ne? Mittlerweile ist es echt egal. Ja, ich hab heute gesehen, du hast einfach Nein in deinem Status. Ja. Das schon seit einem Jahr oder so. Ja, ich dachte mir einfach so, falls die Leute irgendwie darüber nachdenken, mir zu schreiben. Nein. Genau, wir sind einfach von vornherein Bescheid, was Sache ist. Und die Folge nennen wir der Tod des Führers. Ja. Oder sollen wir in Klammern schreiben, falls der nicht stirbt, in Klammern der Fast. Nein, in Klammern das ist ja zu. Kacke. Okay, der Tod des Führers. Ja. Okay, so machen wir das. Deine Abschiedsworte zum Schluss, Elias! Bis zum nächsten Mal. Ach, ich habe gar nicht geguckt, ob wir die 20 Wertung haben wegen den Grills. Ja, warte mal. Safe nicht. Ich habe so oft daran gedacht, Wie es wäre, hätte das alles nicht geklappt. Guck Nein, die einfach mal. Schule hat mir gar nichts beigebracht. Ich scheiße auf die Schule. Was haben wir denn hier? Eins, zwei, Als ob. drei, vier, fünf, Nein. sechs. Doch, einfach Nein. sechs Stück. Ohne Witz, guck rein, sechs Stück. Doch. 14 fehlen noch. Warte, und ich will mal gucken, ob bei SoundCloud vielleicht auch welche reingeschrieben haben, weil die rechnen wir auf jeden Fall mit. Warte. Nee. Irgendwas anderes. Ich lese mir das jetzt gerade nicht durch, aber gut, aber wir haben schon mal sechs für die Grills. Wir haben hier einmal, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Sakuk, Kat oder Ket, Alexandra, Sandro Saniri, WDXHI und Annika ohne Pippi Langstrumpf, die alle deine Grills sehen wollen. Das Pech, da das Ziel wurde nicht erreicht. Ja, warte ab. Sobald die 20 voll sind, 14 fehlen noch. Nee, wir haben gesagt, bis zur nächsten Folge und nicht für immer. Nee, nee, für immer. Nein. Für Ah. immer. Doch. Nein. Mhm. Doch. Warte ab. Nächste Folge haben wir die 20 voll. Okay, es wird Zeit aufzulegen, weil ich habe noch zu tun. Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao. ciao. Ciao.